Das sind unsere Themen. Attac-Gruppe protestiert gegen Syrien-Einsatz, Nienburger Projekt ausgezeichnet und nächstes Heimspiel für VC Nienburg. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Carolina Pfau. Die Attac-Regionalgruppe Nienburg protestiert gegen den geplanten Kriegseinsatz in Syrien. Die Bundeswehr plant bis zu 1200 Soldaten in den Kampf gegen den Islamischen Staat zu schicken. In einer Pressemitteilung der Attac-Gruppe heißt es, aus der Trauer um die Opfer der Anschläge dürfen keine Kriege resultieren. Die Gruppe fordert eine Trockenlegung der Finanzierungsquellen des IS. Das Nienburger Projekt Kombi wurde kürzlich bei der bundesweiten Auftaktveranstaltung von Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier in Berlin vorgestellt. Der Name des Projektes steht für Kompetenz, Mehrwert, Bildung und Integration. Nienburg habe eine besondere Bedeutung für die Städtebauförderung. Bis Ende 2018 wird das Nienburger Projekt mit 2 Millionen Euro durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau- und Reaktorsicherheit gefördert. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub empfiehlt Radfahrern, auf der Straße zu fahren. Der ADFC Nienburg macht darauf aufmerksam, dass eine Pflicht zur Nutzung des Radweges nur dann besteht, wenn eine blaue Beschilderung darauf hinweist. An bestimmten Kreuzungen und Einmündungen sei das Fahren auf der Straße sogar sicherer. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Für die Volleyballdamen des VC Nienburg steht am kommenden Sonntag das nächste Heimspiel an. Gegner im 8. Saisonspiel der 3. Liga ist der aktuelle Tabellenzweite Marmagen Nettersheim. Trainer Thomas Platner sieht hier eine schwere Aufgabe auf sein Team zukommen. Ich schätze die Box stark ein, weil sie aus der 2. Liga freiwillig zurückgezogen sind. Insofern werden die Rückenwind haben. Aber das kommt uns immer ganz gelegen, wenn wir dann einen guten Tag erwischen, mit Hilfe der Zuschauer eine schöne Stimmung haben, dann ist es für jeden Gegner da so richtig schwer. Beginn der Partie ist Sonntag um 15 Uhr in der Sporthalle der berufsbildenden Schulen in Nienburg. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.